Nantucket. Das legendäre Nantucket. Ich hatte mein Medizinstudium vor 2 Jahren in Deutschland abgeschlossen und anschließend in einem amerikanischen Krankenhaus in Florida gearbeitet. Jetzt, nach der Zeit im Süden, wollte ich zum Abschluss in den Norden, so weit wie irgend möglich. Nach den Flamingos die Wale, nach den Rentnern die Robben. Ich hatte einen Job als Praxisvertreter gefunden. Zwar nicht in Nantucket, aber immerhin in der Nähe der berühmten Walfängerstadt. 50 Meilen weiter südlich, in einem Städtchen, das sich einen Namen als Zentrum der Kabeljaufischerei gemacht hatte. Mein Job sollte 2 Monate dauern, Juli und August. Jetzt war Mitte Juni. Ich hatte 14 Tage Zeit, um mich ein wenig mit Land und Leuten vertraut zu machen und die Fischrestaurants zu testen. Fischgründe von Dieter Hirschberg. Regie Angeli Backhausen. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Steinberger. Ich hatte reserviert. Willkommen, Herr Dr. Steinberger. Ihr Zimmer ist gleich fertig. Nehmen Sie doch noch einen Moment in der Halle Platz. Danke, aber kann ich vielleicht mein Gepäck kurz hier lassen? Ja, sicher. Und können Sie mir sagen, wie ich am besten zu Dr. Quigleys Praxis komme? In der Harbour Street. Oh, Dr. Quigley? Die Ärztin? Ja, genau. Tut mir leid. Sie lebt nicht mehr. Was? Sie wurde umgebracht. Man hatte mich nicht verständigt. Begreiflicherweise. Der Praxisvertreter war wohl der Letzte, um den sie sich jetzt Sorgen machten. Ich wusste von Dr. Quigley, dass es noch einen anderen Arzt in der Stadt gab. Einen älteren Herrn namens Sorensen. Ich weiß, wer Sie sind, Herr Steinberger. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Ich wüsste gerne, was passiert ist. Die arme Nina. Sie war so jung, so dynamisch. Sie hat sich bei den Einheimischen unbeliebt gemacht, weil sie sich gegen die Robbenjagd engagierte. Sagen wir besser, bei einer bestimmten Sorte von Einheimischen. Einer von denen hat sie dann offensichtlich umgebracht. Sie wurde erschlagen. Nina war indianischer Abstammung, müssen Sie wissen. Sie war sehr schön, wenn ich das so sagen darf. Und sehr selbstbewusst. Für manche Leute war das unerträglich. Und gibt es irgendein Motiv? Es gibt hier leider viele Rassisten. Es sind auch junge Menschen darunter. Sie sind frustriert, verbittert, wissen nicht, wohin mit ihrem Hass und ihrer Wut. Wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit hier. Also, Ihr Mörder war ein junger Mann? Ja, sehr jung. Gerade 21, dumm und hitzköpfig. Ich weiß nicht, wie es zwischen ihnen zum Streit kam. Vielleicht wollte er sie auch berauben, ich weiß es nicht. Nina wollte zu einer Elternversammlung, als er sie in einer stillen Straße von hinten niederschlug. Er rannte weg, als Leute kamen. Aber sie haben ihn erkannt. Hier kennt jeder jeden. Und hat er gestanden? Man hat ihn quasi in flagranti ertappt. Er hatte die Tatwaffe noch in der Hand. Furchtbare Geschichte. Ja, wirklich eine schlimme Sache. Ich weiß nicht, ob Sie unter diesen Umständen überhaupt noch bleiben wollen. Zumindest für die vorgesehene Zeit. Wir brauchen hier dringend den zweiten Arzt. Ich allein kann es gar nicht schaffen. Ich bin fast 70 und wollte mich eigentlich schon zur Ruhe setzen. Ich werde es mir überlegen. Ich muss erst mal in Ruhe über alles nachdenken. Dankeschön. Sorensen hatte mir erzählt, wo es passiert war. Eine enge, steile Gasse. Sie führte hinunter zum Hafen. Am oberen Ende lagen die besseren Häuser, unten nur düstere Hafenkneipen. Hey, hier gibt's nichts zu glotzen. Hau sie ab! Hallo? Meinen Sie mich? Sind Sie Reporter? Sehe ich so aus? Nein, ich bin Arzt. Sie sind aber nicht von hier, oder? Nein, ich bin Deutscher. Typisch. Dr. Quigley war ja auch nicht von hier. Die Ärzte kommen aus dem Ausland und wir arbeiten in der Fischfabrik. Ja, ja. Der Typ, der Dr. Quigley umgebracht hat, haben Sie den gekannt? Johnny, klar. War ein Versager. Hat nie einen Job gehabt. Aha. Aber warum hat er Sie denn umgebracht? Willst du nicht raufkommen zu Peggy, Doc? Ich könnte so manches erzählen. Und mach dir auch einen Sonderpreis. Bin HIV-negativ, garantiert. Das kommt mir jetzt gerade ein bisschen plötzlich, aber... Wie wär's? Ich lade Sie zu einem Drink ein. Ja, wenn Sie mich so nett fragen, Doc. Hey, Max, zwei Gläser von deiner Haifischpisse. Aber große. Wen hast du da abgeschleppt? Das ist unser neuer Doktor. Sei gefälligst respektvoll. Den hast du dir gleich vom Schiff runtergeschnappt, oder was? Ich erfuhr nicht viel Neues. Ein paar Vorbehalte. Aber sie galten, wie mir schien, weniger Dr. Quigleys ethnischer Herkunft. Sie war stur wie ein Büffel, wissen Sie? Hat sich immer den dicksten Baum ausgesucht, um dagegen zu rennen. Also hatte sie Feinde? Ach, lassen wir das. Was? Hat sie sich mit jemandem angelegt? Hey Max, ist dir der Whisky ausgegangen oder was? Über Johnny wollte keiner reden, obwohl ihn offensichtlich alle kannten. Irgendwann, nach ein paar Gläsern Haifischpisse, ließ Peggy eine Bemerkung fallen, die mich aufhorchen ließ. Er hatte zwar einen Baseballschläger in der Hand, aber es stand nicht unbedingt sein Name drauf. Peggy! Verstehst du, was ich meine? Halt doch die Klappe, Peggy! Also hielt sie die Klappe und konzentrierte sich darauf, mich auszunehmen. Und das machte sie gut. Es wäre mich wahrscheinlich billiger gekommen, mit ihr aufs Zimmer zu gehen. Aber ich ging zurück ins Hotel. Guten Abend. Guten Abend. Dr. Steinberger? Ja. Eine Nachricht für Sie. Danke. Bitte kommen Sie morgen Nachmittag um 17 Uhr in die Praxis von Dr. Quigley. Jennifer. Sagt Ihnen Jennifer Roth etwas? Tut mir leid, dein Name sagt mir nichts. Am nächsten Tag nutzte ich die Zeit bis zum späten Nachmittag für einen Spaziergang. Die Stadt machte einen freundlichen Eindruck. Strahlend blauer Himmel mit kleinen weißen Wölkchen. Der Hafen lag im Zentrum einer kleinen Bucht. An den hölzernen Landungsbrücken waren ein paar große Yachten verteut. Aber es gab auch ein gutes Dutzend wettergegerbte Fischer, die mit ihren Kuttern an einem langgestreckten steinernen Pier lagen. Ich wäre gern mit einem von ihnen hinausgefahren. Auf einem Fischerboot? Nee, junger Mann. Ein Kutter ist kein Vergnügungsdampfer. Ja, und wenn ich dafür zahle? Das lass mal, lieber Mann. So eine Fahrt dauert mehrere Tage. Müssen ziemlich weit raus. Alles leer gefischt. Wieso denn? Hat man nicht die Fangquoten eingeschränkt? Früher hat man gefangen, was die Netze hielten. Irgendwann sind die großen Trawler gekommen mit Schleppnetzen, in denen man unsere Stadt hätte unterbringen können. Und dann war es zu spät. Die Bestände haben sich nie wieder erholt. Jetzt sind die Trawler wieder weg. Einen reichen Fischer, das sag ich dir, den wirst du hier nicht finden. Im Norden der Bucht lag die Fischfabrik. Früher hat sie so gestunken, dass sie sogar die Eisbären in Grönland auf die falsche Fährte gelockt hat. Jetzt, wo es kaum noch was zu tun gibt, haben sie Filter eingebaut. Das Wasser ist sauber wie in einem Swimmingpool. Weißt du was? Such dir lieber so eine Yacht für Hochseeangler. Ich ließ ihn stehen und ging zu meiner Verabredung mit Jennifer Roth. Jennifer Roth? Ja, hallo. Hallo. Steinberger. Jennifer, sagen Sie einfach Jennifer. Aber bitte nicht Jenny. Markus. Und Sie kannten Dr. Quigley? Ich war Ihre Mitarbeiterin. Sprechstundenhilfe, Laborantin. Mädchen für alles sozusagen. Aha. Sie wissen schon, was passiert ist? Ja, ein bisschen. Also sie wurde überfallen und erschlagen, oder? Hm. Sie glauben nicht daran? Sagen wir, ich habe ein komisches Gefühl, was diesen Raubüberfall angeht. Frau Dr. Quigley war hier im Ort jedem bekannt. Sie hat keinen wertvollen Schmuck getragen. Ihre Uhr war aus dem Supermarkt. Johnny, der Typ, der sie überfallen haben soll, hat davor unten am Hafen eine Menge gebechert. Er hat mit einem 100-Dollar-Schein bezahlt. Also war Geld wohl nicht sein Motiv? Nee. Aber was dann? Keine Ahnung. Soviel ich weiß, kannte Dr. Quigley Johnny gar nicht. Jedenfalls war er nie ihr Patient. Gut, haben Sie keine Vermutung? Was Persönliches? Rassismus? Es gibt schon einige Leute, die schlecht über die Natives reden. Na, aber rassistische Übergriffe hat es bisher noch keine gegeben. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Ich glaube, unser Sheriff Schwalb ist mit dieser Sache etwas überfordert. Aber weswegen ich mit Ihnen sprechen wollte. Ja? Falls Sie die Absicht haben sollten, die Praxis weiterzuführen, ja? Müssten wir uns um eine Zulassung für Sie kümmern. Ich war, was meine Zukunft betraf, ein wenig ratlos. Ich konnte mir jedenfalls nicht vorstellen, hier wochenlang untätig rumzusitzen. Doch das Problem löste sich von selbst, als eine Frau hereinkam, die mich offenbar beim Betreten der verwaisten Praxis gesehen hatte. Entschuldigung, sind Sie der neue Doktor? Ich, ja. Meinem Sohn geht es wirklich schlecht. Dr. Sorensen meint, man kann nichts mehr machen, aber der ist ja schon so alt. Vielleicht kennt er die neuen Methoden nicht. Es tut mir leid, ich bin Arzt, ja, aber ich darf hier noch niemanden eigenständig behandeln. Ich habe noch keine Zulassung, verstehen Sie? Verstehe ich nicht. Und all die anderen Kinder? Also gut, was hat Ihr Sohn? Es ist etwas mit seinem Blut, mit dem Ich weiß es nicht. Dr. Quigley hat ihn untersucht. Es gibt da bestimmt so eine Akte, in der alles drinsteht. Ja, gut. Vielleicht kann ich mir einfach den Befund mal anschauen. Aber wie gesagt, ich kann Ihren Sohn nicht offiziell behandeln. Danke, Doktor. Danke. Danke Ihnen vielmals. Das geht leider gar nicht. Jennifer, bitte, ich weiß, es geht mich nichts an. Können Sie ihm nicht die Akte geben? Meinem Sohn geht es wirklich nicht gut. Er hat hohes Fieber. Ich würde Ihnen ja gerne helfen. Aber die Unterlagen sind nicht mehr da. Nicht mehr da? Ja, wieso? Was heißt das? Es wurde alles gestohlen. In die Praxis ist eingebrochen worden. Also die Patientendaten wurden gestohlen? Alles. Die Akten und auch der Computer. Bitte? Wann denn? Das war ungefähr zur selben Zeit wie der Mord. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass das Zufall war. Was wird denn jetzt aus meinem Jungen? Ich werde ihn mir mal ansehen, aber verschreiben kann ich ihm nichts. Das muss Dr. Sorensen machen. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich denke. Jennifer zeigte mir das Behandlungszimmer. Es war sehr gut ausgestattet und technisch auf dem neuesten Stand. Ich untersuchte den Jungen gründlich. Die Mutter hatte nicht übertrieben. Es ging ihm wirklich sehr schlecht. Der Junge muss sofort ins Krankenhaus. Was glauben Sie, was es ist? Ich bin kein Krebsexperte, aber für mich sieht's aus wie Leukämie. Ich muss mit Ihnen reden. Ich wollte Ihre Diagnose nicht beeinflussen. Der kleine Pete ist tatsächlich wegen Leukämie behandelt worden. Hm. Dr. Quigley hat immer gesagt, dass man die Ursachen bekämpfen muss. Was meinen Sie damit? Welche Ursachen? Pete ist nicht der Einzige, der an Leukämie erkrankt ist. Wir hatten ungefähr ein Dutzend Patienten in der Stadt, die meisten ungefähr in Pietes Alter. Anscheinend betrifft es vor allem Kinder unter 14 Jahren. Mhm. Aber es gibt auch Fälle von Erwachsenen. Und worauf hat Dr. Quigley das zurückgeführt? Das weiß ich nicht, das hat sie mir nicht gesagt. Sie war sich wohl noch nicht sicher. Gibt es irgendwo ein Kernkraftwerk? Das war auch mein erster Gedanke. Es gibt hier weit und breit keine radioaktiven Quellen. Merkwürdig. Vielleicht sollten wir versuchen, herauszufinden, was es noch für Ursachen geben könnte. Das sind wir schon Dr. Quigley irgendwie schuldig. Ja. Gut. Aber meinen Sie wirklich, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Mord an Ihrer Chefin und den Leukämiefällen? Man hat mir gesagt, Dr. Quigley sei in der Stadt nicht besonders beliebt gewesen. Ja, nicht alle waren mit ihrer Reihenuntersuchung einverstanden. Manche sagten, sie mache nur die Pferde scheu. Was denn für eine Reihenuntersuchung? Dr. Quigley war amtlich bestellte Schulärztin. Es gehörte zu ihren Pflichten, alle Kinder gründlich zu untersuchen. Als dann so viele Leukämiefälle festgestellt worden sind, wollte sie die Untersuchungen ausdehnen, auf alle Schulen, sogar auf die Nachbargemeinden. Mhm. Man hielt sich für etwas überspannt und anmaßend. Und dadurch hat sie sich Feinde gemacht? Ja, sicher, vor allem die Fischer, aber auch Sheriff Schwalb. Und haben die Reihenuntersuchungen dann stattgefunden? Na, nur an der Schule, für die sie zuständig war. Aha. Hat sie die Ergebnisse veröffentlicht? Das hätte gegen den Datenschutz verstoßen. Sie konnte nur jedem Einzelnen seine persönliche Diagnose mitteilen. Wie haben die Leute darauf reagiert? Ganz unterschiedlich. Einige waren entsetzt, andere haben ihr nicht geglaubt. Und noch andere konnten sich unter Leukämie überhaupt nichts vorstellen. Hm. Daraufhin wurde eine Elternversammlung angesetzt, die dann aber gar nicht stattfinden konnte, weil Dr. Quigley auf dem Weg dahin ermordet wurde. Ja, davon hat mir Dr. Sorensen erzählt. Auf dieser Elternversammlung, wollte sie da die Untersuchungsergebnisse bekannt geben oder ging es um was anderes? Ja, soweit ich weiß, sollte es nur um die Reihenuntersuchungen gehen und um die Konsequenzen, die daraus gezogen werden müssten. Und welche Konsequenzen wären das gewesen? Ja, eben nach den Ursachen zu forschen. Gründlich. Ohne Rücksichten. Und das hat dann vielleicht jemandem nicht gepasst? Das ist möglich. Ja. Wir standen am Pier und waren mit unserer Weisheit am Ende. Aber wir wollten nicht aufgeben. Die Krankheit musste irgendwie in die Körper der Kinder gekommen sein. Leukämie breitet sich nicht epidemisch aus wie Grippe. Es musste eine Ursache geben. Natürlich bin ich über die Diagnosen meiner Kollegin informiert, vorausgesetzt, dass sie sich nicht irrt. Denn man ist der Junge zweifellos schwer erkrankt. Das ist richtig. Ich gehöre übrigens zu den Befürwortern weiterer Untersuchungen und habe das auch im Stadtrat zum Ausdruck gebracht. Aber da besteht keine Chance. Eine große Mehrheit hat dagegen gestimmt. Aha. Warum? Aus Sorge um das Wohl der Stadt. Der Tourismus. Er bildet inzwischen unsere wichtigste Einnahmequelle. Was würde wohl geschehen, wenn sich Gerüchte verbreiteten, irgendetwas hier sei krebserregend? Ja, aber wenn es so ist? Das ist nicht bewiesen. Das Meerwasser wurde gründlich untersucht, ebenso das Trinkwasser. Beides ist absolut sauber. Auch die Luftverschmutzung ist minimal. Die Fischfabrik ist mit modernsten Filteranlagen ausgestattet. Abgesehen davon, dass von Fischgeruch noch niemand Blutkrebs bekommen hat. Übrigens praktiziere ich hier schon seit 40 Jahren. Ich weiß, woran die Leute hier erkranken. Das Wort Leukämie habe ich früher höchstens mal in der New York Times gelesen. Gut, aber was könnte denn Ihrer Ansicht nach die Ursache sein? Ich wüsste nur einen Grund. Massenhafte eheliche Untreue. Ein Don Juan, der insgeheim seine Gene verbreitet. Wie Sie wissen, kann Leukämie genetisch bedingt sein. Aber das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Eine andere Möglichkeit fällt mir nicht ein. Jennifer wohnte nicht weit entfernt. Wir saßen in ihrer Küche und waren uns einig, dass Sorensens genetische Theorie uns auch nicht weiterbrachte. Schließlich hatte ich eine Idee. Ist das nicht gefährlich? Wenn der Einbrecher ein gewalttätiger Mensch ist, dann schon, aber ich glaube nicht, dass es ist. Warum nicht? Weil, also ich glaube, hinter dem Ganzen steckt ein Auftraggeber oder mehrere, ja? Hm. Und der hat zwei Personen beauftragt, den Mörder und den Einbrecher. Aber warum zwei? Kann Johnny nicht beides begangen haben, den Mord und den Einbruch? Sie haben vorhin gesagt, beide Taten sind ungefähr zur gleichen Zeit passiert, oder? Ungefähr, aber nicht exakt. Ja gut, aber Johnny hat an dem Abend eine Menge getrunken. Er war also vermutlich ziemlich blau. Das hat ihn wahrscheinlich nicht daran gehindert, Dr. Quigley aufzudauern und einen Baseballschläger über den Kopf zu ziehen. Aber ein Einbruch ist ein bisschen was anderes. Stimmt. Ganz schön clever. Danke. Außerdem ist Johnny ja nicht besonders helle, oder? Nee. Der Einbrecher ist also ein anderer. Gut. Aber warum glauben Sie, dass er nicht gewalttätig ist? Ja, weil sonst hätte der Auftraggeber doch keine zwei Personen gebraucht. Damit verdoppelte der doch sein Risiko. Johnny war zu dumm für den Einbruch, also war der Einbrecher wahrscheinlich nicht brutal genug für den Mord. Und Sie meinen also, mit dem Einbrecher könnten wir es aufnehmen? Sagen wir mal, ich hoffe es, ja. Mhm. Wir locken ihn an, indem wir behaupten, ich besäße Kopien der gestohlenen Patientenunterlagen. Genau, damit er bei Ihnen einbricht, um sie zu stehlen. Ich bin also der Lockvogel. Ja, und ich bin Ihr Beschützer. Gut. Aber wie erfährt der Einbrecher davon, dass er bei uns einbrechen, also bei mir einbrechen soll? Sollen wir Zettel an die Bäume? Nein, über die Zeitung. Okay, wir geben eine Annonce auf. Liebe Einbrecher, leider gibt es noch eine Kopie der gestohlenen Unterlagen. Ja, genau. Genau so wollte ich... Nein, ich habe an einen Artikel gedacht. Einen Artikel, wo wir nebenbei einfließen lassen, dass wir die Unterlagen noch haben. Aber über den Einbruch schreibt keine Zeitung mehr. Das ist Schnee von gestern. Ja, über den Einbruch nicht. Aber über den Nachfolger, der Dr. Quigleys Praxis übernimmt, über den würden Sie schreiben, oder? Mhm. Ja. Sie sind der neue Arzt und lassen so ganz nebenbei einfließen, dass die alten Patientenunterlagen noch da sind. Mhm. Und Sie kündigen ausdrücklich an, sich ebenso engagiert, um die Leukämiefälle kümmern zu wollen wie Dr. Quigley. Genau. Kennen Sie zufällig jemanden bei der Zeitung hier? Sie haben keine ärztliche Zulassung. Ja, na und? Das wissen die bei der Zeitung noch nicht. Ja, das stimmt auch wieder. Wir mussten ein paar Tage warten, bis der Artikel erscheinen sollte. Und ich hatte endlich Zeit, die Gegend ein bisschen besser kennenzulernen. Jennifer bot sich als Fremdenführerin an. Ach, wir könnten uns doch ein Boot mieten und ein Picknick machen. Was halten Sie davon? Wir fuhren zu einer versteckten Bucht und Jennifer führte mich durch einen Wald auf eine Lichtung und plötzlich waren wir im Paradies. Ein Wasserfall, ein kleiner Teich. Der Rest ist jene alte Geschichte, die immer wieder neu ist für die, die sie gerade erleben. Gemeinsame Gefahren verbinden. Jetzt darfst du mich auch Jenny nennen. Wow. Das darf sonst niemand. Das klingt gut, Jenny. Sag's nochmal. Das klingt gut, Jenny. Das klingt wunderbar. Es wird langsam dunkel. Ja, und? Ja, wir müssen zurück. Mit dem Boot und so. Aber warum denn? Ja, vergiss nicht, dass wir Detektive sind. Oh. Die Möwen hatten unser Boot als Latrine benutzt. Und als wir gegen 11 Uhr abends mit Vogeldreck verschmierten Kleidern in Jennys Apartment ankamen, erlebten wir eine Überraschung. Oh Mann! So war das aber nicht geplant. Nee, so war das nicht. Oh, Vorsicht! Scheiße. Aber eins begreife ich nicht. Mein Notebook! Es hätte ein Elefant draufgetrampelt. Was ich nicht begreife, der Artikel ist doch noch überhaupt nicht erschienen. Wieso dann der Einbruch? Ja, warum muss er es kaputt machen? Der Dreckskerl muss Hellseher sein außerdem. Nee. Also gut, die Patientenkartei ist wirklich der Schlüssel zu allem. Dr. Quigley ist wegen ihrer Untersuchungen über Leukämie ermordet worden. Wir müssen die Polizei verständigen. Mir ist jetzt nicht nach Sheriff Schwalb. Jenny, warum hat der Einbrecher hier alles kaputt gemacht? Warum hat er dein Notebook nicht einfach mitgenommen, statt zu zertreten? Was glaubst du? Er will uns warnen. Ja, er will uns Angst machen. Ja, wahrscheinlich. Komm, wir müssen aufräumen. Nee, ich will das heute nicht mehr sehen. Komm, lass uns ins Bett gehen. Am nächsten Morgen bekamen wir Besuch. Oh, wer ist das denn? Keine Ahnung. Wahrscheinlich der Pizzadienst. Draußen stand ein Mann mit einer druckfrischen Zeitung in der Hand. Ich hatte ihn noch nie gesehen, aber es gab hier wohl nicht so viele Leute in Uniform und mit einem Stern auf der Brust. Sheriff Schwalb. Was ist denn hier passiert? Ehestreit? Polterabend. Ich verstehe. Da stehen ein paar seltsame Sachen in der Zeitung. Ja, ich hatte leider heute noch keine. Ich habe mich nach Ihnen erkundigt. Sie waren Assistenzarzt in einem Krankenhaus unten in Florida, aber Sie haben noch keine Lizenz oder wie man das nennt. Das heißt, Sie dürfen hier in Amerika nicht eigenständig praktizieren. Wollen Sie behaupten, das hätten Sie nicht gewusst? Man nennt das Zulassung. Beantworten Sie meine Frage. Warum setzen Sie so eine Meldung in die Zeitung, obwohl Sie wissen, dass es Blödsinn ist? Und was soll die Bemerkung mit der Patientenkartei? Verzeihen Sie, Sheriff. Das Ganze war meine Idee. Ach was? Deine Idee? Und was für eine Idee war das, wenn ich fragen darf? Ich möchte gerne, dass Markus hier bleibt. Ja, sie möchte, dass ich hier bleibe. Oh. Aha. Ich verstehe. Naja, da ihr ein Herz und eine Seele zu sein scheint, nehme ich an, ihr habt deine Wohnung nicht selbst so zugerichtet. Ja, wir haben auch nichts angefasst. Außer uns. Vielleicht finden Sie ja noch Fingerabdrücke. Vorausgesetzt, ich suche danach. Aber du hältst es ja nicht mal für nötig, mich zu rufen. Dann glaubst du vielleicht, ich bin dämlich? Ich kann durchaus eins und eins zusammenzählen. Die Patientenkartei deiner Chefin ist verschwunden. Und du hast behauptet, das sei ein Einbrecher gewesen und das Ganze hätte mit dem Mord zu tun. Ja, es war ein Einbrecher. Blödsinn. Und das Ganze hatte mit dem Mord zu tun. Blödsinn. Quigley ist von einem besoffenen Jugendlichen erschlagen worden. Und der bereut inzwischen seine Tat und heult 24 Stunden am Tag. Und das ganze Chaos hier? Das erklärt wohl nicht, dass da noch irgendwas anderes laufen muss. Das erklärt nur, dass du stur bist wie ein Maulesel. Du hast selbst die Kartei verschwinden lassen und den Einbruch vorgetäuscht. Bitte? Quatsch. Du willst uns zu Nachforschungen zwingen. Das ist ein beschissenes Spiel, das du da treibst, Jenny. Ja, und nur so zum Spiel habe ich wahrscheinlich meine Wohnung zerlegt. Ja, Schwalb. Scheiße. Johnny hat sich in seiner Zelle erhängt. Es war klar, was jetzt passieren würde. Der Mordfall würde beerdigt werden mit einer fetten Schlagzeile als Grabspruch. Mörder richtet sich selbst. Ein Schuldeingeständnis. Für uns bedeutete das, wir steckten nicht nur in einer Sackgasse, man hatte jetzt auch noch das andere Ende zugemauert. Ich muss mal raus in die Luft. Ich gehe duschen. Wie lange wart ihr eigentlich zusammen? Wer, wir? Er hat dich Jenny genannt. Nur ein Jahr, ist lange her. Ich musste nachdenken. Plötzlich fand ich mich in den engen, dunklen Gassen des Hafenviertels wieder. Hey, Doc! Peggy? Ich blieb stehen und drehte mich um. Das war mein Glück. Aufhören, ihr Schweine! Ein Knüppel sauste dicht an meinem Kopf vorbei. Gleich darauf sprangen drei Typen, gekleidet wie Fische, aus einem Hauseingang. Ich rannte um mein Leben. Peggys Geschrei rettete mir wahrscheinlich das Leben. Vielleicht waren es auch die klobigen Stiefel meiner Verfolger und meine leichten Sportschuhe. Ich lief so schnell ich konnte zurück in Jennys Apartment. Sie wollten mich totschlagen. Wer um Himmels Willen? Ich weiß es nicht. Drei Typen sahen aus wie Fische. Kanntest du die? Mann, woher denn? Ich bin hier fremd. Komm, jetzt beruhig dich bitte. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, wir sollten aufhören. Der Zeitungsartikeltrick funktioniert ein bisschen zu gut. Ist einfach zu gefährlich. Was? Und dann die Kinder an Blutkrebs verrecken lassen, ja? Natürlich nicht. Na gut, dann müssen wir wohl weitermachen, oder? Ja. Aber wir haben es total falsch gemacht. Ja, aber wie sollen wir es denn besser machen? Wir müssen das machen, was wir können. Wir müssen die Sache vom Medizinischen her angehen. Mhm. Also genaue Anamnese von allen Kranken. Ja. Vielleicht kommen wir so dahinter, woher sie die Leukämie haben. Okay. Irgendwas müssen die gemeinsam haben. Was ich suchte, war die Verbindung. Irgendein kanzerogener Umwelteinfluss musste auf die Kinder eingewirkt haben. Vielleicht hatten sie alle gemeinsam ihre Sommerferien in einem kontaminierten Gebiet verbracht. Oder sie hatten mit einer giftigen Substanz gespielt, die das Meer angeschwemmt hatte. Aber was könnte das sein? Radioaktiver Müll? Kann sein, warum nicht? Es wird ja jede Menge Giftmüll um die Welt gekarrt. Ja, oder im Ozean versenkt. Leider erwies sich die Idee als Fehlschlag. Die Kinder versicherten, niemals etwas Verdächtiges aus dem Meer gefischt zu haben. Jennifer und ich arbeiteten mehrere Wochen lang. Wir führten viele, viele Befragungen durch und rekonstruierten so fast die ganze gestohlene Patientendatei. Aber die Verbindung fanden wir nicht. Dann brauchen wir einen Geigerzähler. Wir kauften ihn und untersuchten den Hafen, den Strand, die gesamte Bucht. Wir krochen in Höhlen, tauchten am Fuße der Klippen, wo die Kinder gern spielten. Nichts. Ich glaube, ich geb's auf. Wir sind überall gewesen. Bis auf die Fischfabrik. Was? Meinst du, der Fisch ist kontaminiert? Wie soll das gehen? Wir haben überall Meerwasserproben genommen. Wir haben nichts gefunden. Aber irgendwas ist da. Ich hab's im Gefühl. Meinst du, in der Fischfabrik? Wir müssen da nur irgendwie reinkommen. Dann bekamen wir Besuch von Sheriff Schwalb. Sag mal, was treibt ihr beiden hier eigentlich? Man sagt, ihr lauft mit einer Höllenmaschine durch die Stadt. Einem Ding, das tickt wie eine Bombe. Das wird wohl ein Geigerzähler sein. Oh, das habe ich mir schon gedacht, dass das wohl ein Geigerzähler ist. Und was macht ihr mit dem Ding? Das ist ja wohl die Frage. Geigerzählen? Strahlen messen, was sonst? Tun wir damit irgendwas Ungesetzliches? Für einen Ausländer benehmen Sie sich ziemlich ungewöhnlich. Doc, wie lange läuft eigentlich Ihre Aufenthaltsgenehmigung? Macht ihr bloß keine Hoffnung. Bevor sie abläuft, heiraten wir einfach. Oh, die Hochzeitsvorbereitungen scheinen dich nicht auszufüllen. Wir versuchen herauszufinden, warum es in dieser Stadt so viele Fälle von Leukämie gibt. Schon mal an den Willen Gottes gedacht? Was uns blieb, war die Fischfabrik. Ich komme da schon irgendwie rein. Und wenn ich mich als Arbeiterin ans Fließband stelle. Jennifer schaffte es tatsächlich. Und sie konnte einige der Fabrikarbeiterinnen dazu bewegen, sich am Ende ihrer Schicht von uns untersuchen zu lassen. Aber wir fanden nichts Verdächtiges. Sie tragen doch Arbeitskleidung in der Fabrik. Gummischürzen, Handschuhe, Haarschutz. Die müssen wir untersuchen. Jennifer bat die Frauen, uns ihre Arbeitskleidung zu bringen. Aber wie sich herausstellte, war das mit großen Schwierigkeiten verbunden. Ihr habt anscheinend die Fischfabrik aufs Korn genommen. Wir wollen nur die Arbeitskleidung der Arbeiterin untersuchen. Die Kleidung gehört der Fabrik, nicht den Frauen. Sie dürfen sie nicht mit nach Hause nehmen. Was ihr tut, ist Anstiftung zum Diebstahl. Ach. Euretwegen wurde sogar eine Arbeiterin entlassen, die versucht hat, ihre Schürze rauszuschmuggeln. Mhm. Warum macht die Firma darum so ein Geheimnis? Schon mal das Wort Privateigentum gehört? Wegen einer Schürze. Seht euch vor, Anstiftung zu einer Straftat ist kein Witz. Unsere Recherchen blieben ohne Ergebnis. Und jetzt hatten wir auch noch ein Problem mit Sheriff Schwalb. Ich glaube, mit der Fabrik haben wir einen Fehler gemacht. Pass auf. Die Konserven aus der Fabrik. Wohin werden die geliefert? Na, überall hin. Bis nach Südamerika. Ja, eben. Und wer sie als Letzter kaufen wird, das sind doch die Leute hier. Ich weiß, was du meinst. Die Fischkonserven, die könnten vielleicht die Kinder in New York oder in Mexiko krank machen, aber nicht die hier. Mhm. Könnte das Erbgut der Frauen aus der Fabrik so geschädigt sein, dass sie kranke Kinder zur Welt bringen? Keines von den Kindern hatte von Geburt an Leukämie. Stimmt. Also können wir die Fabrik vergessen. Ja, sieht so aus. Und dann sind wir wohl auch am Ende. Mhm. Eins haben wir noch nicht untersucht. Was denn? Die Fischerboote. Zunächst mal bekamen wir ziemlichen Ärger, als wir uns mit dem Geigerzähler den Fischerbooten näherten. Macht, dass ihr wegkommt! Verschwindet! Das war deutlich. In einem der Männer glaubte ich, den Kerl zu erkennen, der versucht hatte, mich niederzuschlagen. Aber ganz sicher war ich mir nicht. Du solltest ihn anzeigen. Was soll das denn nützen? Er wird alles leugnen und sich ein Alibi verschaffen. Das ist doch nicht schwer für die Typen. Trotzdem, besteh auf einer Gegenüberstellung. Was versprichst du dir denn davon? Dass Sheriff Schwalb mit uns an Bord geht. Keine schlechte Idee. Aber ob sie funktionieren würde? Morgens, sagen Sie. Ja. Oh. Das waren Betrunkene, die aus der Kneipe kamen. Das fällt Ihnen ja alles reichlich spät ein. Außerdem ist Ihnen ja nicht mal was passiert. Es gibt eine Zeugin. Ja, und wer bitteschön soll das sein? Ich musste lang und breit erklären, wie ich Peggy kennengelernt hatte. Kenn ich nicht. Und das war mir in Jennys Gegenwart nicht besonders angenehm. Es macht ja also nichts aus, wenn Leute in dieser Stadt überfallen und ermordet werden. Was soll denn das heißen? Soll das heißen, ich vernachlässige meine Pflichten? Der Mord ist aufgeklärt. Schlägereien im Hafen kommen vor. Vor allem, wenn man die Leute provoziert. Wer soll wen provoziert haben? Ihr habt versucht, ohne Erlaubnis ein Boot zu entern. Der Fischer hat mich deswegen angerufen. Ich konnte ihn nur mit Mühe von einer Anzeige abbringen. Das habe ich deinetwegen getan, Jenny. Ich möchte dich nicht gerne im Gefängnis sehen, obwohl ich nichts gegen deine Gesellschaft habe. Was bist du nur für ein Arsch geworden? Dankeschön. Apropos Arsch, schaff deinen schleunigst hier raus. Die Frage ist, was haben die Fischer denn zu verbergen? Das sollten wir herausfinden, und zwar schnell. Was fangen die da draußen eigentlich? Kabeljau, Krabben. Dafür müssen sie immer weiter rausfahren, oder? Ja, sicher, weil es immer weniger Fisch in der Nähe der Küste gibt. Mein Vater war auch Fischer, wusstest du das? Woher denn? Früher war eigentlich jeder Fischer. Und jetzt werden wir ohne Touristen eine Geisterstadt. Wie viele Kutter gibt's hier eigentlich noch? 20, höchstens 30, mehr nicht. Früher kamen sie mit übervollen Laderäumen vom Fang zurück. Und das schon nach ein paar Stunden. Heute fahren sie 200 Meilen weit raus und bringen nach 4-5 Tagen vielleicht 50 Kisten mit Kabeljau und 20 mit Krabben zurück. Ja, immerhin können sie sich von ihrem Fang selber ernähren. Viele Familien hier essen tatsächlich kaum etwas anderes als Fisch. Warum, um Gottes Willen, fühlen die sich von uns so provoziert? Dieser Überfall auf mich, das war keine Kneipenschlägerei, das war ein Mordversuch. Was treibt die Leute so weit? Wir sollten deine Peggy finden. Ja, und was? Um sie dann deinem Ex vorzuführen, oder was? Wir wurden immer gereizter. Lange konnte das so nicht mehr weitergehen. Immerhin suchten wir, ohne uns zu streiten, nach Peggy. Hallo, Peggy. Hau ab! Was ist mit dir passiert? Verschwinden Sie! Hauen Sie ab, das ist alles Ihre Schuld! Peggy, bitte, du musst dich behandeln lassen! Lass mich in Ruhe! Wer hat sie bloß so zugerichtet? Jemand, der will, dass sie den Mund hält. Allmählich sieht das nach einer Art Verschwörung aus. Als wir nach Hause kamen, hatte jemand Jennys Wagen mit Fischabfällen überschüttet. Oh nein. Oh. Diese Dreckskerle. Ach, na, zum Glück ist das Zeug wenigstens noch relativ frisch. Der Gestank hält sich einigermaßen in Grenzen. Na, mir reicht's. Warte mal, vielleicht stammen die Abfälle ja von einem der Kutter, die heute vom Fang zurückgekommen sind. Wo haben wir den Geigerzähler? Wieso? Ja, verstehst du nicht? Die haben uns nicht auf ihre Kutter gelassen, aber dafür haben sie uns einen Teil ihrer Ladung hergebracht. Und dank ihrer Dummheit kamen wir endlich einen Schritt weiter. Na, Wahnsinn. Das Zeug ist hochkontaminiert. Also doch, der Fisch. Aber woher kommt das? Na, ist doch egal. Der Sheriff muss den Fang beschlagnahmen. Radioaktiver Fisch, du hast ja doch nicht mehr alle. Hier, sperr die Ohren auf und guck, wo der Zeiger steht. Ja, wahrscheinlich ist das Ding kaputt. Im roten Bereich. Jetzt hab endlich dieses stinkende Mistzeug von meinem Schreibtisch. Kapierst du es nicht? Der Fisch ist verseucht und darf nicht verzehrt oder verarbeitet werden. Was ich kapiere, ist, dass ihr jetzt endgültig durchdreht. Dieser Fisch wird weit draußen im Meer gefangen. Hunderte von Meilen vor der Küste. Meinst du, da fällt plötzlich Plutonium vom Himmel? Verdammt nochmal, bist du taub? Ich nehme an, du hast das Scheißding präpariert. Warum sollte ich das tun? Um stumm zu machen. Wenn der Fisch vergiftet wäre, dann müssten wir alle krank sein. Nein, niemand isst so viel Fisch wie die Fischersfamilien hier. Und der kindliche Organismus ist anfälliger als der Erwachsene. Mann. Ihr stellt meine Geduld auf eine harte Probe. Ich weiß nicht, warum euch so viel daran liegt, den Ruf unserer Fischer zu schädigen. Die haben auch ohne euch Probleme genug. Ihr solltet so langsam mal auf die Warnungen hören. Jetzt willst du uns auch noch drohen, oder was? Nee. Ich kann euch vielleicht vor ein paar wütenden Männern schützen, aber nicht vor einer ganzen Stadt. Dann fragt die Leute, ob sie lieber krepieren oder die Wahrheit erfahren wollen. Ja, komm, raus. Auf der Stelle. Raus! Etwas überstürzt verließen wir das streng riechende Sheriffsbüro. Leider vergaßen wir den Karton mit den Fischabfällen und unseren Geigerzähler. Keins von beiden sahen wir jemals wieder. Stattdessen ging es jetzt mit nächtlichen Drohanrufen und anonymen Briefen weiter. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Gib endlich Ruhe. Dein Ex hat offenbar rumgetratscht. Wie ist es eigentlich in Deutschland? In Deutschland? Oh, schön. Und sehr, sehr friedlich. Was ist das denn? Oh Mann, sind die doch ganz dicht. Jenny, es ist nur ein Stein. Markus, ich hab Angst. Es ist gut. So langsam vergeht mir die Lust. Ja, das kann ich verstehen. Ich frag mich, ob sie wissen, was sie da tun. Ich vermute mal, sie denken nur ans Überleben. Und dabei denken sie halt nicht besonders weit. Du meinst, sie trinken aus einer vergifteten Quelle, weil sie keine andere haben? Ja. Oh, die können einem fast leid tun. Aber warum sind die Leute früher nicht krank geworden? Oder gab es hier immer schon Fälle von Leukämie? Ich weiß nicht, was stimmt. Ob es diese Krankheit einfach früher nicht gab oder ob man sie nur nicht diagnostiziert hat. Lass uns zu Sorensen gehen, vielleicht weiß er was drüber. Dr. Sorensen wusste nichts über historische Fälle von Leukämie. Aber dann erinnerte er sich doch an etwas. Es begann 1945 oder 1946, genau kann ich es nicht mehr sagen. Ich war noch mitten im Studium. Darum erfuhr ich von all dem nur, was man mir in den Semesterferien erzählte. Man redete ziemlich offen darüber. Worüber? Haben Sie schon einmal vom Manhattan-Projekt gehört? Der Bau der Atombombe am Ende des Zweiten Weltkriegs. Richtig. Daneben gab es noch ein anderes Projekt. Es wurde das Uranprojekt genannt. Es ging dabei um die Energiegewinnung durch Kernspaltung, die sogenannte friedliche Nutzung der Atomenergie. Bei beiden Versuchsreihen fielen große Mengen radioaktiven Abfalls an. Was glauben Sie, was damit geschah? Normalerweise bringt man ihn in eine Deponie. Damals gab es doch keine Deponien. Man warf sie doch nicht etwa ins Meer? Genau das tat man. Man füllte das Zeug in Fässer zusammen mit ein bisschen Sand und ab damit. Und dagegen hat niemand protestiert? Was wusste man damals schon über die Gefahren von Atommüll? Ich erinnere mich, dass ganz gewöhnliche Frachter die Fässer mitnahmen und sie irgendwo da draußen über Bord warfen. Wahrscheinlich alle so ziemlich an derselben Stelle. Das ist ja kriminell. Ach nein, alles ging ganz legal zu. Inzwischen haben es die meisten Leute vergessen, aber damals wusste hier jeder Bescheid. Wie, man hielt die Sache nicht mal geheim? Überhaupt nicht. Die Leute waren unbeschreiblich ahnungslos. Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Außerdem spielte sich das Ganze ja weit draußen im Meer ab. So weit fuhren die Fischerboote damals noch nicht. Und darum blieben die Leute so lange von Gesundheitsschäden verschont. Richtig. Sie sind erst in den letzten 10 oder 15 Jahren gezwungen, so weit rauszufahren, weil die küstennahen Gewässer leer gefischt wurden. Ja, und das entspricht dem Alter der kranken Kinder. Ich bin erst durch Sie darauf gekommen, dass da ein Zusammenhang bestehen könnte. Ich hatte das Ganze irgendwie verdrängt. Wie viele von diesen Fässern wurden denn damals ins Meer versenkt? Hunderte, Tausende, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich weiß es niemand. Ich nehme nicht an, dass Aufzeichnungen darüber existieren. Unfassbar, man hat Atommüll einfach im Meer versenkt. Immerhin ziemlich weit draußen. Man glaubte, das Meer würde alles schlucken. Und es waren wirklich ganz normale Fässer, keine Betonummantelung, nichts? Fässer, wie sie hinter jeder Tankstelle zu finden sind. Dünnwandige Ölfässer. Die jetzt wahrscheinlich alle total verrostet sind. Das weiß keiner. Niemand hat jemals nachgesehen. Diese Fässer müssen geborgen werden, und zwar schnell. Ich fürchte, sie sind in Vergessenheit geraten. Aber die Kinder aßen jahrelang den Kabeljau, der den Meeresgrund wie eine Kuh eine Wiese abweidet. Darum ist er so gut wie kein anderer Fisch geeignet, kontaminierte Substanzen aufzunehmen, die sich am Meeresboden angesammelt haben. Das Gleiche gilt für die Krebse, die zweite Haupterwerbsquelle unserer Fischer. Nicht zu fassen. Eine Verkettung unglücklicher Umstände. Eine schleichende, vom Menschen selbst verursachte Katastrophe. Der achtlose Umgang mit Atommüll und dazu die bedenkenlose Überfischung der Meere, das hatte den Kindern den Tod gebracht. Und niemand konnte zur Rechenschaft gezogen werden. Jennifer und ich schrieben einen Bericht, den wir nach Washington schicken wollten. Dr. Sorensen, würden Sie diesen Bericht für uns unterzeichnen? Mark ist Ausländer und ich bin nicht ausreichend qualifiziert. Natürlich. Wollen wir hoffen, dass er nicht folgenlos bleibt. Ein paar Monate später begannen sie dann mit der Bergung der Fässer. Und so konnten zumindest neue Krankheitsfälle vermieden werden. Was Dr. Quigleys Mörder betraf, so gelangte plötzlich ein Abschiedsbrief an die Öffentlichkeit, den dieser Johnny kurz vor seinem Selbstmord geschrieben hatte. Darin gestand er ein weiteres Mal den Mord. Doch als Motiv gab er an, es habe sich nicht ums Geld gehandelt, sondern um eine versuchte Vergewaltigung, gegen die sich die Ärztin zu heftig gewehrt habe. Meinst du, das stimmt, Mark? Ich kann es mir nicht vorstellen, nach allem, was passiert ist. Glaubst du wirklich, es gab keinen geheimen Auftraggeber im Hintergrund? Ich weiß es nicht. Die Nachforschung von Dr. Quigley an die Existenz von vielen Menschen hier gefährdet. Du hast gesehen, was mit uns passiert ist. Die Wahrheit werden wir wohl nie erfahren. Ja. Leider. Aber jetzt komm, Jenny. Unser Flugzeug wartet nicht. Und in Deutschland, hast du gesagt, ist es schön und friedlich, nicht wahr? Ja. Thank you. Fischgründe von Dieter Hirschberg. Die Rollen und ihre Darsteller waren Markus, Fabian Gerhardt, Jenny, Effi Rapsilber, Dr. Sorensen, Klaus Herm, Sheriff Schwalb, Andreas Grotgar, Peggy, Sibylle Jacqueline Schädwill. In weiteren Rollen Jara Blümel, Michael Oehnicke, Julia Wolf und Martin Zur. Technische Realisation Gertrud Melcher und Barbara Göbel. Regieassistenz Freya Hattenberger. Regie Angeli Backhausen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009. Dramaturgie und Redaktion Ursula Schregel.